Für die Armenier ist die Sache klar, sie lassen nicht locker, immer wieder Unruhen, Demonstrationen, die Forderung, gebt die Region Bergkarabach, gelegen mitten in Aserbaidschan, zurück an Armenien. Und Moskau ist es offenbar nach wie vor alles andere als wohl. Die sowjetische Regierung hat jetzt in mehreren Städten des autonomen Gebietes Bergkarabach Truppen stationiert. Die sowjetische Parteizeitung Pravda meldete, nur Zurückhaltung könne weitere Unruhen verhindern. Das Blatt drohte, die für die Unruhen Verantwortlichen würden zur Rechenschaft gezogen. Und weitere Nachrichten. Bei einem verheerenden Erdrutsch in der Osttürkei sind am Morgen möglicherweise etwa 150 Menschen ums Leben gekommen. Nach einem Bericht der Anatolischen Nachrichtenagentur wurden durch die Erdmassen eine Schule, zwei Restaurants, ein Bus und zahlreiche Personenwagen verschüttet. Ursache für das Unglück an der Schwarzmeerküste sind heftige Regenfälle. Die UdSSR hat jetzt auf die Ausweisung von 17 ihrer Diplomaten aus Kanada reagiert. Moskau verwies zwei kanadische Diplomaten des Landes. Drei weiteren Botschaftsangehörigen wurde die Wiedereinreise in die Sowjetunion verweigert. Weite Teile Israels und der besetzten Gebiete waren am Mittag ohne Strom. Die Ursachen für den Blackout werden noch untersucht. Die Polizei schließt einen Sabotageakt militanter Palästinenser nicht aus. Papst Johannes Paul II. Ist am Nachmittag zu einem fünftägigen Besuch Österreichs in Wien eingetroffen. Die Visite Johannes Pauls steht unter dem Motto Ja zum Glauben, Ja zum Leben. Bei seiner 38. Auslandsreise und der zweiten Visite Österreichs wird der Papst 6 Bundesländer besuchen. 11 Monate Berlin-Blockade, das war vor 40 Jahren. Die Stadt damals von den Westalliierten per Luftbrücke mit dem zum Überleben Notwendigen versorgt. Gedenken daran heute, Gelegenheit für die Schutzmächte, ihre Berlin-Garantie zu erneuern und der Start, symbolisch, eines alten Rosinenbombers, heute von Rhein-Main nach Berlin-Tempelhof. Umweltfragen spielen in der Sowjetunion offenbar eine immer größere Rolle. Seit dem Machtantritt von Parteichef Gorbatschow ist bereits eine Reihe von kritischen Projekten eingestellt worden. Jüngstes Beispiel: In der zentralasiatischen Sowjetrepublik Kasachstan wurde ein umstrittenes Bewässerungsvorhaben gestoppt. Es hätte nach Ansicht von Umweltschützern den Bestand des Balchaschsees gefährdet. Negative Klimaveränderungen waren befürchtet worden. In den örtlichen Medien hatte es eine Kampagne gegen das Projekt gegeben. Der rheinland-pfälzische FDP-Landesvorsitzende Brüderle hat den CSU-Vorsitzenden Strauß scharf angegriffen. Mit seinem Spleen für die Steuerfreiheit des Benzins für Privatflieger, so Brüderle, habe sich Strauß fast zum Bruchpiloten der Steuerreform entwickelt. Auf einer Landesvertreterversammlung der rheinland-pfälzischen FDP in Mainz sagte Brüderle wörtlich, es fehlt nur noch, dass Strauß jetzt Steuerfreiheit für sein Feuerzeugbenzin fordert, mit dem er laufend an der Koalition in Bonn zündelt. In Moskau versammeln sich ab heute zum ersten Mal seit 47 Jahren wieder rund 5000 Delegierte der Kommunistischen Partei zum All-Unions-Kongress. Die letzte Sitzung dieses Gremiums hatte 1941 unter Stalin kurz vor dem Überfall Hitlers auf die Sowjetunion stattgefunden. Nach den Vorstellungen von Parteichef Gorbatschow, der in den 3 Jahren seiner Amtszeit versucht, Staat und Gesellschaft zu reformieren, soll dieser All-Unions-Kongress seine Politik der Perestroika, also der Umwandlung, umsetzen helfen. Dazu liegt dieser nunmehr 19. Parteikonferenz ein Katalog von 10 Thesen vor, die Gorbatschow in seinem Eröffnungsreferat im Einzelnen erläuterte. Wie alle westlichen Journalisten, so war auch unser Korrespondent Johannes Grotzki vom Parteikongress ausgeschlossen. Er konnte allerdings dessen Eröffnungssitzung live im sowjetischen Fernsehen miterleben. Mit einem Aufruf zur Reform des politischen Systems in der Sowjetunion eröffnete Generalsekretär Gorbatschow die Parteikonferenz in Moskau. Der Parteichef beklagte die geringe Beteiligung der Sowjetbürger an der Machtausübung und eine übermäßige Verstaatlichung nahezu aller Bereiche in der Sowjetunion. Dann begründete er seine erhobene Forderung mit der Feststellung: Почему же сегодня выдвигается задача коренной реформы политической системы? Дело, товарищи, прежде всего в том, и это мы с вами должны сегодня признать, что на известном этапе политическая система, созданная в результате победы Октябрьской революции, подверглась серьезным деформациям. Warum tritt heute die Aufgabe in den Vordergrund, das politische System zu reformieren? In erster Linie besteht die Sache darin, und das müssen wir heute alle zugeben, dass in einem bedeutenden Ausmaß jenes System, das nach der Oktoberrevolution geschaffen wurde, ernsthaften Deformationen ausgesetzt war. Als deren Folge waren möglich die Allmacht Stalins und seiner Umgebung, die Welle der Repressionen und Gesetzlosigkeiten, die in jenen Jahren entstandenen administrativen Kommandomethoden und deren verderblicher Einfluss auf verschiedene Bereiche im Leben unserer Gesellschaft. In diesem System liegen noch viele Schwierigkeiten, mit denen wir jetzt zu tun haben. Dann beklagte der Parteichef, dass die Volksbedürfnisse mit den Füßen getreten worden seien. Dafür müssen wir grausam zahlen, meinte Gorbatschow. Anschließend unterbreitete der Parteichef mehrere Punkte, die bei einer jetzigen Reform berücksichtigt werden müssten. Dazu zählt eine breitere Beteiligung der Werktätigen an der Macht, die freie Bildung von Interessengruppen und freie Entfaltungsmöglichkeiten für alle Nationen im Land, wie auch ein besserer Rechtsschutz für die Bürger und schließlich die strenge Trennung der Aufgaben von Staat und Partei. Als Kernpunkt nannte Gorbatschow dann den Schutz der Menschenrechte, sprach sich aber gleichzeitig gegen die Bildung, wie er sagte, ungesetzlicher Parteien aus. Das parlamentarische System der Sowjets soll gestärkt und die jeweiligen Parteisekretäre einer öffentlichen Kontrolle unterworfen werden. Zur Debatte steht auch die zeitliche Begrenzung bei der Ausübung von Parteifunktionen. In seiner Bilanz der letzten 3 Jahre, die von der Politik der Perestroika geprägt waren, gestand Gorbatschow einen eher schleppenden Prozess der notwendigen Veränderungen ein. Wir haben die Schwierigkeiten unterschätzt, meinte der Parteichef, und kritisierte insbesondere, dass es noch nicht gelungen sei, die Versorgung mit Nahrungsmitteln und Konsumgütern zufriedenstellend zu regeln. In vielen Republiken fehle es an Unternehmensgeist und Initiative. Gleichzeitig klagte der Parteichef darüber, dass immer noch die Vielfalt der Meinungen als Abweichung von der offiziellen Linie gewertet werden. Auf der jetzt begonnenen Parteikonferenz, so Gorbatschow, gehe es darum, den Prozess der Perestroika zu festigen und unumkehrbar zu machen. Почему же сегодня выдвигается задача коренной реформы политической системы? Дело, товарищи, прежде всего в том, и это мы с вами должны сегодня признать. Warum tritt heute die Aufgabe in den Vordergrund, das politische System zu reformieren? In erster Linie besteht die Sache darin, und das müssen wir heute alle zugeben, dass in einem bedeutenden Ausmaß jenes System, das nach der Oktoberrevolution geschaffen wurde, ernsthaften Deformationen ausgesetzt war. Als deren Folge waren möglich die Allmacht Stalins und seiner Umgebung, die Welle der Repressionen und Gesetzlosigkeiten, die in jenen Jahren entstandenen administrativen Kommandomethoden und deren verderblicher Einfluss auf verschiedene Bereiche im Leben unserer Gesellschaft. In diesem System liegen noch viele Schwierigkeiten, mit denen wir jetzt zu tun haben. Eines ist klar, trotz aller Reformen und Änderungen in der Sowjetunion, die UdSSR bleibt ein sozialistisches Land. Gorbatschow warnte in seiner Rede vor dem Missbrauch der Demokratisierung. Er versprach Glaubensfreiheit und will die Justiz reformieren. Den Konservativen, der privilegierten Nomenklatura von Beamten und Funktionären, geht es an die Pfründe. Von daher kommt auch der Widerstand gegen die Reformen Gorbatschows. Die Allunionskonferenz soll dem Parteichef die nötige Unterstützung für seine Reformen sichern. Aus Moskau der Kommentar von Johannes Grotzki. Jene Zeiten, in denen der Parteichef mit seinem Eröffnungsreferat bereits die Ergebnisse einer Parteiversammlung vorweggenommen hat, sind vorbei. Unter Gorbatschow war mit Regelmäßigkeit zu beobachten, dass die von ihm formulierten Perspektiven und die dann erfolgten Entscheidungen der Partei immer ein wenig auseinanderklafften. Seit Beginn der Perestroika entstand dadurch der Eindruck, dass der agil fordernde Parteisekretär stets mehr wollte, als er zu dem jeweiligen Zeitpunkt verwirklichen konnte. Dies gilt für die Demokratisierung der Partei, für die Forderung nach geheimer Abstimmung und für die Aufstellung mehrerer Kandidaten bei einer Wahl. Was noch vor 3 Jahren, je nach Standpunkt, ängstlich oder mitleidvoll als zu energisches Vorpreschen des Generalsekretärs bewertet wurde, hat sich inzwischen jedoch als eine erfolgreiche Taktik herausgestellt. Denn die Partei ist schließlich doch den ungewöhnlichen Vorstellungen gefolgt, zögernd freilich, oft auch mit Widerstand. Aber im Grunde genommen hat sich die Politik der Perestroika institutionell weitgehend durchgesetzt. Unter diesem Aspekt muss man auch die jüngsten Vorschläge des Generalsekretärs auf der Parteikonferenz betrachten. Eine Stärkung des parlamentarischen Systems und eine Machtbeschränkung für die Partei. Wenn Gorbatschow von einem neuen Präsidialamt mit weitreichenden Kompetenzen spricht, so mag man sich erst im Nachhinein an die anhaltende und vorbereitende Diskussion in sowjetischen Medien, Instituten und in der Partei selbst erinnern, die viele nicht sehr ernst genommen haben. Dieser geheim gewählte Präsident soll sich auf eine erweiterte parlamentarische Basis stützen. Nun scheint es angebracht, die künftige Rolle des Parteichefs zu durchdenken. Denn bei einer Aufgabenbeschneidung, bei einer strengen Teilung der Macht zwischen Partei und Staat, käme dem ersten Mann unter den Kommunisten zwar noch eine führende, aber innerhalb der Sowjetunion eben nicht mehr die führende Rolle zu. Eine Personalunion zwischen beiden Posten dürfte ausgeschlossen sein, wenn man sich an Gorbatschows eigenen Vorstellungen orientiert. Offenbar zum ersten Mal wagen können, in offener Diskussion ein Programm des Zentralkomitees zu kritisieren. Noch ist unklar, ob sich die Mehrheit der Delegierten auf die Seite Gorbatschows schlägt oder ob sich schließlich die orthodoxen KP-Funktionäre durchsetzen, die um ihre Posten und um den Einfluss der Partei fürchten. Aus Moskau ein Bericht von Hans-Peter Riese. Unmittelbar nach dem Rechenschaftsbericht von Generalsekretär Gorbatschow hat gestern Nachmittag die 19. Parteikonferenz ihre Diskussion aufgenommen. Bis zum Abend sprachen 7 Debattenredner vor der Konferenz, darunter der Parteichef von Kasachstan, Kolbin, und der Direktor der Wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsinstituts beim ZK, Akademiemitglied Abalkin. Heute Vormittag wurde die Aussprache fortgesetzt. Das sowjetische Fernsehen brachte gestern Abend ausführliche Redeausschnitte und in den heutigen Zeitungen werden Zusammenfassungen publiziert, wie das bereits im Vorfeld der Konferenz angekündigt worden war. Aus den Beiträgen lässt sich ablesen, dass es offenbar zu einer wirklichen Debatte über die zahlreichen Vorschläge Gorbatschows kommen wird, in der unterschiedliche Standpunkte geäußert werden. Abalkin beispielsweise wandte sich gegen den Vorschlag des Generalsekretärs, die jeweiligen ersten Parteisekretäre auf den verschiedenen Ebenen gleichzeitig zu Vorsitzenden der Parlamente der Sowjets also zu wählen. Dies rufe ernste Zweifel hervor, sagte der Wissenschaftler. Zum einen könne damit nicht aus einer Mehrzahl von Kandidaten gewählt werden, denn es gäbe jeweils nur einen Sekretär. Und außerdem widerspreche ein solches Verfahren der angestrebten Trennung von Ämtern in Staat und Partei. Abalkin wandte sich auch gegen die weit verbreitete Meinung, nur der bürokratische Apparat behindere die Perestroika. Die Gründe dafür lägen wesentlich tiefer. Im laufenden Fünfjahresplan zum Beispiel habe man gleichzeitig das Ziel eines quantitativen Wachstums und eines qualitativen Umbaus angestrebt. Beide Aufgaben aber seien vom Standpunkt der Wissenschaft aus grundsätzlich nicht miteinander vereinbar. Grundlegende Änderungen seien nicht durch Dekrete und Anweisungen zu erreichen, sondern nur durch eine Veränderung der wirtschaftlichen Basisbeziehungen. Auch andere Redner äußerten Zweifel an der Radikalität der Veränderungen. Zwar gebe es bereits positive Anzeichen in der Wirtschaft, ein radikaler Umbruch habe indessen bisher nicht stattgefunden. Abalkin beklagte den wachsenden Rückstand der Sowjetunion auf das Weltniveau im Bereich des wissenschaftlich-technischen Fortschrittes. Der Parteichef von Kasachstan, Kolbin, äußerte Kritik an der öffentlichen Darstellung der Perestroika. Die Menschen seien der Zahlen müde, sagte Kolbin, und sie erwarteten sichtbare Veränderungen, welche die Erfolge der Perestroika bewiesen. Ein Delegierter aus Kirgisien wandte sich gegen den Vorschlag, Parteifunktionäre auch für eine dritte Amtsperiode vorschlagen zu können, wenn dafür eine Dreiviertelmehrheit vorhanden ist. Er meinte, für Spitzenpositionen, einschließlich der des Generalsekretärs, sollte eine allgemeine Altersgrenze von 65 Jahren gelten. Die Mandatskommission unter Vorsitz von ZK-Sekretär Rasumowski, einem engen Mitarbeiter Gorbatschows, legte heute Vormittag eine Statistik über die Zusammensetzung der 5000 Delegierten vor. Demnach sind nur ein Drittel, nämlich 1638, von ihnen Arbeiter. 866 Delegierte kommen aus der Landwirtschaft. 63% dagegen sind Mitglieder von, wie es heißt, gewählten Parteigremien aller Ebenen. 627 Sekretäre von Zentralkomitees der Partei auf der Republik bis hinunter zur Stadtebene. Daraus allein geht hervor, dass der Parteikongress vom Apparat weitgehend beherrscht wird, ohne dass deutlich würde, wie stark die Gruppen der bedingungslosen Perestroika-Anhänger und der Gegner vertreten sind. Es gab Zeiten in der DDR, da war das Zentralorgan der SED, das Neue Deutschland, praktisch eine Nebenausgabe der Pravda. Alle wichtigen Artikel aus dem sowjetischen Parteiorgan wurden auf der ersten Seite des SED-Blattes abgedruckt. Heute ist das nicht mehr so. Honeckers Journalistenelite scheut sich, ausführlich über Perestroika und Glasnost zu berichten, weil sich die ostdeutschen Bürger darauf berufen und mehr Freiheiten fordern könnten. Das aber fürchtet die alte Funktionärsgarde in Ost-Berlin, denn auch sie hat Angst um ihre Macht. Aus diesem Grunde wird in den jüngsten Ausgaben der DDR-Medien nur unvollkommen über den All-Unions-Kongress in Moskau berichtet. Das geht aus dem Beitrag unseres Korrespondenten in Ost-Berlin, Hartwig Heber, hervor. Wer sich gestern Abend in der Hauptnachrichtensendung des DDR-Fernsehens, der Aktuellen Kamera, über den ersten Tag der Moskauer Konferenz mit der Rede von Gorbatschow informieren wollte, brauchte kein besonderes Sitzfleisch. Nicht einmal 2 Minuten dauerte die Berichterstattung zu diesem Thema. Sie bestand lediglich in der Verlesung einer nichtssagenden ADN-Meldung. Für eine Originaleinblendung aus der Rede des sowjetischen Parteichefs hatte die 30-minütige Sendung, die sonst gern in ermüdender Ausführlichkeit Wortlautauszüge kommunistischer Parteiführer dokumentiert, keine Zeit. Allerdings hatte das DDR-Fernsehen, und darauf wies man am Abend ausdrücklich hin, bereits am Vormittag seine Pflicht getan, in einer Direktübertragung der mehrstündigen Gorbatschow-Rede aus Moskau. Wer also über die Dinge informiert sein wollte, hatte somit die flexible Reaktion der Programmverantwortlichen, die auch in den gestrigen Tageszeitungen noch nicht enthalten war, vorausahnen müssen. Pflichtgemäß hat auch die heutige DDR-Presse das Thema behandelt. In nahezu allen Ausgaben wird die knappe ADN-Meldung an die erste Stelle gerückt. Die Aufmachung ist allerdings in keiner Weise besonders herausgehoben. Der politische Stellenwert der Moskauer Konferenz ist für den Leser somit nicht ersichtlich. Dafür kann er sich dann, wie am Vortag per Fernsehen, in mühsamer Kleinarbeit auf den Innenseiten dennoch ein eigenes Bild machen. Den vollen Wortlaut von Gorbatschow hat allein das SED-Zentralorgan Neues Deutschland auf 7 Seiten abgedruckt. Die übrigen Blätter präsentieren auf 2 Druckseiten eine einheitliche, stark gekürzte Fassung, die sich aber um eine korrekte Wiedergabe bemüht. So sind besonders interessante Formulierungen Gorbatschows auch in der gekürzten Version wiederzufinden. Seine Abrechnung mit fehlerhaften Entscheidungen in der Außenpolitik der Sowjetunion ebenso wie die Kritik an den administrativen Führungsmethoden der Vergangenheit mit Verboten und kleinlicher Reglementierung, welche viele DDR-Leser zugleich auf das eigene Land beziehen dürften. Auch Gorbatschows Äußerungen zur Verwirklichung der Menschenrechte, die keine Gabe des Staates oder irgendjemandes Wohltat seien, finden sich in den DDR-Zeitungen wieder. Einschließlich der Zusicherung des politischen Rechts auf Meinungsfreiheit. Es herrscht eine hitzige Atmosphäre auf der All-Unions-Konferenz der KPDSU in Moskau. Rede, Gegenrede, Buhrufe, Forderungen nach Reformen. Teilnehmer der Konferenz kritisierten den Vorschlag Gorbatschows, eine Personalunion zwischen Parteichef und Parlamentspräsident herzustellen. Ein solches Amt hätte eine zu große Machtfülle. Aus Moskau der Bericht von Johannes Krotzki. Die sowjetische Illustrierte Aganjok, zu Deutsch das Flämmchen, hat der Parteikonferenz einen Skandal beschert. Die Zeitschrift, ein Vorreiter der Perestroika, veröffentlichte den Bericht von 2 Ermittlern der Staatsanwaltschaft. Darin werden einige Parteidelegierte aus der zentralasiatischen Sowjetrepublik Usbekistan der Korruption beschuldigt. Doch damit nicht genug. Die Untersuchungsrichter schreiben weiter, Zitat, wir können auch den wesentlichen Umstand nicht verschweigen, dass die Staatsanwaltschaft der UdSSR die verantwortlichen Stellen von den Taten dieser Leute informiert hat. Folglich sind die Gegner der Perestroika noch stark. Sie haben ihre Waffen noch nicht gestreckt. Die Untersuchungen über landesweite Verstrickungen im usbekischen Korruptionsskandal, so die Vertreter der Staatsanwaltschaft, würden immer noch von den allerhöchsten Etagen mit voller Kraft behindert. Diese Vorwürfe müssen den Delegierten der Parteikonferenz in den Ohren geklungen haben. Jedenfalls soll heute heftiger Unmut über die aufsässige Presse laut geworden sein. Gleichwohl, so bestätigte der usbekische Parteichef, habe man den Korruptionsvorwurf erörtert und einen Untersuchungsbericht verlangt, der noch während der Parteikonferenz öffentlich vorgelegt werden muss. Der erste Mann in der usbekischen Partei, Nishanov, stellte sich mit einigen seiner Delegierten in Moskau der Presse. Dabei gab er bekannt, dass im Rahmen der innerparteilichen Perestroika mehr als 3000 Funktionäre ihren Posten in Usbekistan abgeben mussten. 18.000 Kommunisten wurden aus der Partei ausgeschlossen. Die Republik Usbekistan war seit Monaten heftigen Attacken in der sowjetischen Presse ausgesetzt. Wegen schwerer Vergehen wurden 5 hochrangige Politiker, darunter auch ein Minister, zum Tode verurteilt. 2 Urteile sind vollstreckt worden. Die jüngsten Angriffe von Seiten der Staatsanwaltschaft während der Parteikonferenz haben in Moskau Aufsehen erregt. Umso mehr waren die usbekischen Delegierten bemüht, jetzt ihre volle Unterstützung für den Kurs der Perestroika zu demonstrieren. Andererseits hat sich auf der Konferenz eine engagierte Debatte entwickelt über die Vorschläge, die Generalsekretär Gorbatschow unterbreitet hatte. Dabei stößt Gorbatschow nicht nur auf Zustimmung. In einer vernichtenden Analyse hatte Akademiemitglied Abalkin, ein führender Wirtschaftswissenschaftler, beklagt, dass die Sowjetunion im wissenschaftlich-technischen Bereich immer weiter hinter dem Weltniveau zurückbleibe und dieser Prozess einen immer gefährlicheren Charakter annehme. Ernste Zweifel äußerten der Wissenschaftler und auch andere Delegierte an dem Vorschlag Gorbatschows, die Funktionen der jeweils ersten Parteisekretäre und des Vorsitzenden der Sowjets, also der Parlamente, aneinander zu koppeln. Einer der populärsten Schauspieler des Landes, Michail Ulyanov, schlug für Gorbatschow eine Ausnahmeregelung vor. Sollte in Zukunft die Amtsdauer von Parteifunktionären auf 3x5 Jahre begrenzt werden, so der Schauspieler, dann müsse man Gorbatschow davon ausnehmen. Denn die Demokratisierung sei noch zu jung in der Partei und erfordere auf absehbare Zeit einen solchen Generalsekretär. Das sowjetische Fernsehen zeigt inzwischen 3x täglich kurze Ausschnitte aus den Diskussionen, die auch innerhalb der Perestroika-Anhänger sehr kontrovers geführt werden. 3 Düsenjäger abgestürzt. Bei Mainz und Karlsruhe waren es erneut Kampfflugzeuge vom Typ F-16. Breite Zustimmung für Gorbatschow. Delegierte der Moskauer Parteikonferenz sprechen vom Sumpf der Stagnation. Im großen Kongresspalast des Kreml vollzieht sich in dieser Woche ein bisher noch nie erlebtes Spektakel. Hier, wo sonst der oberste Sowjet 2x im Jahre tagt, um ohne Diskussion die Beschlüsse von Politbüro und Zentralkomitee der KPDSU einstimmig abzusegnen, diskutieren nun in aller demokratischen Offenheit und Lebendigkeit die 5000 Delegierten des Allunionskongresses über die Reformthesen von Generalsekretär Gorbatschow. Aus Moskau dazu ein Kommentar von Hans-Peter Riese. Was sich seit Dienstag im Kongresspalast des Kreml abspielt, das hätte sich sogar noch vergangene Woche niemand vorstellen können. Eine Debatte über nahezu alle Fragen der sowjetischen Gesellschaft und Politik in einer Form, als habe die KPDSU in den 70 Jahren ihrer Geschichte nichts anderes getan, als demokratisch mit Argumenten zu streiten. Auf dem Podium treten Gegner der Reformpolitik selbstbewusst auf und reiben sich am Generalsekretär. Und seine Anhänger liefern sich zum Teil erbitterte Rededuelle über den allein richtigen Weg. Michail Gorbatschow hat etwas in Gang gesetzt, worüber mittlerweile das ganze Volk nur noch staunt. Parteitagsdelegierte, die noch vor 2,5 Jahren auf dem 27. Parteitag mit unbewegten Mienen die vorbereiteten Reden über sich haben ergehen lassen, klatschen nun einzelne Redner ironisch nieder, im Saal wird gelacht und Buh gerufen und immer wieder greift der Generalsekretär selber vom Präsidium aus in die Debatte ein und heizt die Diskussion an. Die Glasnost-Kampagne der letzten Monate nach dem konservativen Manifest der Leningrader Dozentin Nina Andreeva erst zu Recht auf Touren gekommen, trägt Früchte. Die Partei ist keine graue Abstimmungsmaschine mehr, sondern präsentiert sich den erstaunten Bürgern plötzlich als ein lebendiger politischer Organismus. Nicht mehr demonstrative Einigkeit ist gefragt, sondern Argumente. Die KPDSU übt sich in der Kultur des Streites. Das sowjetische Fernsehen bringt täglich stundenlange Zusammenfassungen und Live-Berichte von der Konferenz, deren Unterhaltungswert langsam den der Fußball-Europameisterschaft übertrifft. Gorbatschows Forderung, es müssten Millionen und Abermillionen Werktätige an der Gestaltung der Politik und der Staatsgeschäfte beteiligt werden, scheint kein leeres Politikerversprechen mehr zu sein, sondern in greifbare Nähe gerückt. Pessimisten, die aufgrund der vom Apparat weitgehend manipulierten Delegiertenwahlen die Konferenz schon vor Beginn praktisch abgeschrieben hatten, müssen ihr Urteil revidieren. Dies scheint eine echte Zwischenbilanz zu werden, in der noch einmal heftig und ernsthaft um den besten Kurs gerungen wird und selbst die Forderung des Dramatikers Alexander Gillmann, man müsse durch Übertragung der Diskussionen erkennen können, wer wo stehe in der Auseinandersetzung, wird von den Medien erfüllt. Der niederländische Volkskrant analysiert die Aussichten der Reformpolitik des sowjetischen Parteichefs Gorbatschow. Die Ausführungen des Generalsekretärs zur Eröffnung der Allunionskonferenz in Moskau bieten sowohl Optimisten als auch Pessimisten brauchbares Material, um die kommenden Entwicklungen in der Sowjetunion zu analysieren. Optimisten können auf die Bereitschaft des Parteiführers verweisen, durch Umorganisation im Regierungsapparat Institutionen von Parteien und Staat zu entschlacken. Pessimisten werden betonen, dass das Machtmonopol der Partei ungebrochen erhalten bleibt und dass die geplanten Reformen vor allem kosmetischen Charakter haben. Mit formellen Reformen des Staates, soweit sie auch gehen mögen, ist eine gesellschaftliche Veränderung nämlich noch nicht garantiert. Die sowjetische Verfassung aus den 30er Jahren versprach auf dem Papier auch das Paradies auf Erden. Sie bot jedoch keinerlei Schutz gegen die mörderische Wirklichkeit der stalinistischen Säuberungen, heißt es im Volkskrant. Der Londoner Daily Telegraph schreibt, Gorbatschows langer Marsch in ein Russland, in dem der Mensch wirklich das Maß aller Dinge ist, hat am ersten Tag der Parteikonferenz wichtige Fortschritte gebracht. Der Sowjetführer strafte diejenigen Lügen, die befürchteten, dass er von seinen konservativen Gegnern dazu gezwungen würde, seine Programme von Perestroika und Glasnost zu verbessern. In seiner Rede schlug Gorbatschow die umfassendsten Veränderungen seit 1917 in der Sowjetunion vor. Falls die Pläne verwirklicht werden, könnte das größte Land der Erde einen großen Schritt tun, um seiner Bevölkerung endlich Rechenschaft abzulegen. Das ist im Daily Telegraph zu lesen. Der Mailänder Corriere della Sera meint, der Beginn der Konferenz hat die hochgespannten Erwartungen nicht enttäuscht. Im Gegenteil, Gorbatschows Projekt institutioneller Reformen übertrifft noch die kühnsten Voraussagen. Die neue Sowjetunion, die der 57-jährige Führer der KPDSU schaffen will, ist ein anderes Land als die Sowjetunion seiner Vorgänger. Auf den Stalinismus ohne Terror von Chruschtschow und die bürokratisch-totalitäre Diktatur soll ein neuer Staat folgen. Es wäre zwar immer noch ein Einparteienstaat, der im Vergleich zum Westen noch immer autoritär wäre. Ein solcher Sowjetstaat würde den Bürgern jedoch neue Möglichkeiten der Mitbestimmung geben. Die Partei wäre zu einem großen Teil ihrer gegenwärtigen Macht entkleidet. Nach dem Corriere della Sera zu Le Monde. Die Pariser Zeitung meint zu dem Vorschlag Michail Gorbatschows, die Rolle des Staatspräsidenten zu stärken. Auf den ersten Blick kann man sich fragen, warum Gorbatschow dem Amt des Generalsekretärs in der Praxis noch mehr Macht verleihen will als bisher. Er wäre dann ein Staatschef mit ähnlichen Machtbefugnissen wie François Mitterrand in Frankreich und Ronald Reagan in den USA. Widerspricht das alles nicht den Ankündigungen Gorbatschows, in der UdSSR mehr Demokratie, Selbstbestimmung und Dezentralisierung verwirklichen zu wollen? Dem ist nicht so. Denn in Wirklichkeit unterstützt dieser Plan die angestrebte Demokratisierung auf indirektem Weg. Gorbatschow muss ja fürchten, dass es ihm ähnlich ergeht wie Nikita Chruschtschow. Dieser Reformer wurde 1964 durch eine Palastrevolution entmachtet. Wenn Gorbatschow seine Forderung durchsetzt, müsste sein Sturz von einem obersten Sowjet neuer Art gebilligt werden. Das Parlament würde geheim abstimmen und Gorbatschow wäre gegen derartige Überraschungen gefeit. Zu diesem Schluss kommt Le Monde. In der Wiener Tageszeitung Die Presse steht, was in Moskau geschieht, fasziniert in diesen Tagen die halbe Welt. Das Gefühl, Parteichef Gorbatschows Glück oder Ende werde auf jeden Fall Trägekraft für die Ausgestaltung des letzten Restes dieses Jahrhunderts haben, ist nicht nur bei romantischen Westlern zu finden, sondern auch bei Erzkonservativen, die noch nie in ihrem Leben einem Russen getraut haben. Gorbatschow meint es ernst, aber sind solche und viele andere der realen Wahrheit des Sowjetkommunismus sehr nahe kommende Aussprüche ein Beleg, dass er die Wende erzwingen kann? Der Parteichef selbst gibt zu, dass der Punkt noch immer nicht erreicht ist, an dem die Reform sich selbst trägt. Tag der Parteikonferenz der KPDSU in Moskau. Parteichef Gorbatschow wandelt auf schmalem Grat. Die knapp 5000 Delegierten im Kreml-Kongresspalast stehen seinen Reformplänen skeptisch gegenüber. Gorbatschows Vorschlag, das eingefahrene parlamentarische System von Grund auf zu durchlüften, lässt Angst in den Gesichtern der Alteingesessenen aufkommen. Der Parteichef will unbedingt die Weichen bis ins nächste Jahrtausend hineinstellen. Er ist aber auch realistisch und gesteht ein, dass die Perestroika noch nicht an dem Punkt angelangt ist, wo sie sich von selbst trägt. Thema heute Vormittag, der andauernde Völkerstreit. Aus Moskau, Johannes Grotzki. 3000 Armenier haben in diesem Jahr nach den tragischen Ereignissen von Sumgait Aserbaidschan verlassen, um in ihre Heimatrepublik zu flüchten. Und es werden täglich mehr. Dies gab der Präsident der armenischen Sowjetrepublik, Vaskanyan, bekannt, der im Rahmen des Parteitreffens eine Pressekonferenz in Moskau abhielt. Die Vertreter der armenischen Delegation bezeichneten die Berichterstattung der zentralen sowjetischen Presse über Bergkarabach und Jerewan als zunächst einseitig und falsch. Inzwischen sei man aber schon etwas objektiver geworden. Eine Lösung im Konflikt um Bergkarabach ist aber noch nicht abzusehen. Armenien besteht weiterhin darauf, dass Bergkarabach aus der aserbaidschanischen Republik herausgenommen wird. Als vorläufige Modelle wurden auf der Pressekonferenz genannt die Unterstellung des Gebietes unter eine präsidiale Verwaltung oder unter die Moskauer Zentralregierung oder aber auch die Angliederung von Bergkarabach an die Russische Föderation. Aus Bergkarabach selbst nehmen 5 Delegierte an der Konferenz in Moskau teil. Davon sind 4 Armenier und 1 Russe. Heute Abend werden sich die Delegierten aus Armenien und Aserbaidschan erstmals zu einem gemeinsamen Gespräch treffen. Zum Auftakt der heutigen Debatte empörte sich ein zorniger junger Mann über die Unzulänglichkeiten der neuen Politik. Sein Vorwurf: Die Arbeiter fragen, wo ist die Perestroika? Wo sind die Lebensmittel? Warum gibt es sogar den Zucker nur gegen Lebensmittelmarken? Derweil hat die Parteizeitung Pravda begonnen, den Wortlaut aller Reden auf der Parteikonferenz zu veröffentlichen. Nachdem das Fernsehen schon ausführliche Zusammenfassungen sendet, haben nun die Sowjetbürger die Gelegenheit, die teilweise sehr kontroversen Ansichten der Delegierten im Detail nachzulesen. Mehrheitlich wird die Auffassung vertreten, der Reformprozess habe sich bisher zu langsam entfaltet, er werde immer noch durch die Ministerialbürokratie und den Parteiapparat behindert. Der Delegierte Starodubtsev aus Tula forderte Entscheidungen, die endlich das Vertrauen der Bevölkerung in die Perestroika und die Partei wiederherstellten. Er kritisierte, dass es unter den politischen Führern immer noch Unberührbare, wie er sagte, gebe, die nicht kritisiert werden dürften. Damit müsse Schluss gemacht werden. Zu einer atemberaubenden Sensation kam es während des Auftrittes des Delegierten Wladimir Melnikov aus der Autonomen Republik Komi. Während der Diskussion der 10 Thesen hätten Parteimitglieder und politisch nicht organisierte Bürger die Forderung erhoben, dass solche Politiker, die aktiv die Politik der Stagnation unterstützt hätten, heute nicht mehr in führenden Funktionen tätig sein dürften. Sie müssten aufgefordert werden, persönliche Konsequenzen zu ziehen. Daraufhin griff Gorbatschow ein und fragte den Redner, wen er damit konkret meine. Melnikov antwortete freimütig: Ich möchte diesen Appell in erster Linie an den Genossen Salamenzew richten, aber auch an die Genossen Gramiko, Afanasjew und Arbatow. Salamenzew und Gramiko sind Mitglieder des Politbüros und waren dies auch schon unter Brezhnev. Afanasjew ist Chefredakteur der Pravda und Arbatow außenpolitischer Berater der Parteiführung. Melnikov wandte sich auch direkt gegen die Privilegien einzelner Funktionäre, die der Meinung der Bevölkerung Vorschub geleistet hätten, die Partei bestünde nur noch aus Bürokraten und es gebe sogar korrupte Delegierte. Er setzte dagegen das triste Leben der Mehrzahl der einfachen Parteimitglieder. Zitat: Sie genießen nur das einzige Privileg, 12 bis 14 Stunden zu arbeiten, ohne Rücksicht auf ihre Gesundheit und ohne einen freien Tag, sagte Melnikow bitter. Unter großem Beifall der Delegierten wurden immer wieder von den Rednern konkrete Beispiele dafür angeführt, wie die Ministerialbürokratie in den Wirtschaftsprozess eingreift und die Reformen behindert. Der Parteichef der Republik Georgien, Patiashvili, machte für den schleppenden Fortgang der Reformen den, wie er sagte, Mechanismus der Macht verantwortlich, der automatisch dafür sorge, dass Bürokratien immer mehr Macht an sich zögen. Dieser Mechanismus sei auch für die Nationalitätenprobleme in der Sowjetunion verantwortlich. Er forderte ein neues Recht für die Beziehungen der Nationen und Nationalitäten in der Sowjetunion, das in der Verfassung verankert werden müsse und grundsätzlich von der Gleichberechtigung aller Nationen ausgehen solle. Auch die Parteichefs von Aserbaidschan und Armenien sowie Estland hatten eine Verfassungsreform gefordert und sich sogar für ein Exekutivorgan ausgesprochen, das für die Beziehungen der Nationalitäten verantwortlich sein soll. Eine relativ geringe Rolle hat bisher in der Debatte der Vorschlag des Generalsekretärs gespielt, das politische System der UdSSR zu reformieren, die Parlamente, die Sowjets zu stärken und an ihre Spitze den jeweiligen ersten Parteisekretär zu wählen. In diesem Zusammenhang hatte Gorbatschow auch vorgeschlagen, das Amt eines Staatspräsidenten zu schaffen. Allerdings offen gelassen, ob dieses dann analog den unteren Ebenen vom Generalsekretär eingenommen werden solle. Kritik an diesem Vorschlag, unter anderem vom Akademiemitglied Abalkin, wies Gorbatschow am heutigen Vormittag zurück. Wer diese Lösung kritisiere, so der Generalsekretär, habe das politische System des Landes nicht ausreichend analysiert. Er wandte sich auch gegen Stimmen, die Perestroika habe nichts gebracht. Ein Arbeiter aus Nischni Tagil hatte allerdings unter Beifall vom Podium gerufen: Bei uns fragen die Arbeiter, wo bleibt die Perestroika? Fleisch gab es früher nicht und jetzt ist auch keines in den Geschäften. Heute nutzte der im November auf Druck der Konservativen geschasste Reformanhänger Jelzin die offensichtlich gewandelten Machtverhältnisse auf der Allunionskonferenz, um seine Rehabilitierung zu fordern. Johannes Grotzki aus Moskau. Der Rundfunk brachte zwar einen Hinweis auf die Rede Jelzins. Im Unterschied zu den Auftritten anderer Delegierter wurde über diese Rede inhaltlich aber nichts gesagt. Der einzige Hinweis stammt von der Nachrichtenagentur TASS. Demzufolge erläuterte Jelzin auch seine Positionen in einer Reihe von Aspekten zur Perestroika. Inzwischen wird auf der Parteikonferenz über die Vor- und Nachteile des Einparteiensystems debattiert. Der Direktor des Instituts für Weltwirtschaft und internationale Beziehungen, Primakov, verteidigte das bestehende System mit dem Hinweis, dass bei Neugründungen von weiteren Parteien besonders nationalistische und dogmatische Elemente sich zusammenschließen würden. Dies, so Primakov, wäre ein schrecklicher Schlag gegen die Perestroika. Als einen wesentlichen Schritt zur Vergangenheitsbewältigung der stalinistischen Verbrechen forderte der ukrainische Schriftsteller Olenik, dass die Sowjetunion ein Weißbuch über jene Jahre des Terrors veröffentlichen solle. In diesem Weißbuch, so der Schriftsteller, müssen auch alle Namen von solchen Mitläufern und Denunzianten der Stalinzeit genannt werden, die heute noch leben. Die Parteikonferenz in Moskau hat unter den regierenden Kommunisten der Sowjetunion einen Prozess eingeleitet, an dessen Ende ein neues Verständnis von der Machtausübung stehen kann. Seit den Jahren des Terrors unter Stalin wurde erstmals öffentlich festgeschrieben, dass es kein Meinungsmonopol für die herrschende Gruppe im oberen Parteiapparat gibt. Der Schlagabtausch zwischen dem gestürzten Moskauer Stadtparteichef Jelzin und dem Politbüromitglied Ligatschow war mehr als nur sensationell. Von Gorbatschow selbst ermuntert, wurde ein Tabuthema aufgegriffen, mit dem die Beteiligten nichts Geringeres taten, als die Machtfrage in der Partei zu stellen. Allein die Tatsache, dass Jelzin öffentlich sprechen konnte und seine Rede im vollen Wortlaut auch publiziert wurde, ist eine Form von Rehabilitierung. Auch wenn die Alliierte vergeblich gewartet hatten. Und dass zweitens Gorbatschow ihn wörtlich ermunterte, seine Klagen öffentlich vorzubringen. Obwohl an Jelzin manches unklar blieb, ging als wirklicher Gewinner aus diesem risikofreudigen Disput der Generalsekretär hervor. Dies wird man im Auge haben müssen, wenn die politische Reform im Land das neu definierte Amt des Staatspräsidenten ermöglicht. Denn dafür bietet sich nach der heutigen Lage Gorbatschow als Initiator selbst an. Der Vorwurf, hier habe der Generalsekretär einen Überraschungscoup gestartet, der von den überrumpelten Delegierten sanktioniert werden soll, ist nicht stichhaltig. Denn es geht schließlich um eine Verfassungsänderung, die noch andere Hürden nehmen muss, als nur die Zustimmung von Parteidelegierten. Eines ist auf dieser Konferenz deutlich geworden, was für die weitere Entwicklung in der Sowjetunion geradezu vorbildlichen Charakter annehmen wird. Die Zeit der einstimmigen Akzeptanz ist vorbei. Die Partei, so wie sie auf der Konferenz präsentiert wurde, lässt sich nicht länger als Abstimmungsmaschinerie missbrauchen. Dies gilt freilich in zweifacher Hinsicht, nämlich für die Unterstützung wie auch für die Verweigerung politischer Methoden auf dem Weg der Perestroika. Nicht anders ist es zu erklären, dass ein junger Arbeiter Gorbatschow mit der provozierenden Frage seiner Kollegen konfrontiert, wo denn die Perestroika bliebe. Man sehe immer noch keine Lebensmittel in den Läden und Zucker gäbe es nur auf Bezugsschein. Mit dieser Meinung stand der junge Delegierte nicht allein. Die Kritik an den Methoden des Umbaus reicht wahrlich bis in die oberste Führungsschicht. Wohlgemerkt aber die Kritik an den Methoden. Denn die Notwendigkeit eines Ausweges aus dem Dilemma einer rückläufigen Sowjetwirtschaft und eines sich selbst bedienenden Parteiapparates sehen die meisten Menschen in der Sowjetunion ein. Der Kunstgriff, mit dem Gorbatschow sich dabei behauptet, ist nicht schlichte Popularität. Der Generalsekretär hat in Frage gestellt, was bislang wie ein Dogma bewahrt wurde: die Unfehlbarkeit der Partei. Um die Perestroika zu verstehen, muss man Denk- und Erfahrungsfehler mit einkalkulieren. Denn Perestroika ist kein System, sondern ein Prozess, der sich im Laufe der Entwicklung seine Methoden selbst revidieren muss. Dies hat in aller Widersprüchlichkeit die Parteikonferenz gezeigt und damit den konservativen Dogmatikern Angst eingejagt. Den besorgten, aber wohlwollenden Kräften im Land jedoch Mut gemacht für den weiteren Fortgang der Perestroika. Von einem revolutionären Frühling in der Sowjetunion spricht die Parteizeitung Pravda. Ausführlich wird die Allunionskonferenz der Kommunistischen Partei gewürdigt. Sie habe historische Bedeutung. Im Pravda-Kommentar heißt es, das neue Gewand des Sozialismus sei demokratisch. Der Partei wird geraten, sie solle darauf verzichten, Gewerkschaften und anderen Organisationen ihren Willen zu diktieren. Eine Tragödie hat es Präsident Reagan genannt. Ein Schiff der US-Marine hat gestern im Persischen Golf einen Airbus der iranischen Luftlinie abgeschossen, mindestens 290 Tote, darunter über 60 Kinder. Die amerikanische politische und militärische Führung ist tief betroffen, doch sie verteidigt sich. Das US-Schiff habe ein Gefecht geführt, habe sich wehren müssen. Klaus Kleber in Washington, wie erklären die USA diesen grauenhaften Fehler? Ja, vor allen Dingen ist es schwer zu erklären, weil dieses Schiff eines der modernsten Schiffe der amerikanischen Marine und damit eines der modernsten Kriegsschiffe auf der ganzen Welt ist. Die USS Vincennes ist ein Kreuzer der Aegis-Klasse, das mit Elektronik am besten ausgestattete Schiff, das die Amerikaner haben. Das sagt auch der Generalstabschef. Er sagt, das ist unser bestes Schiff, aber wir können die Gesetze der Physik nicht außer Kraft setzen. Wir hatten einfach keine Möglichkeit, den Fleck auf dem Radarschirm, den das Flugzeug erzeugte, daraufhin zu analysieren, ob es sich um eine Militär- oder um eine Zivilmaschine handelte. Außerdem sind der Golf und die Straße von Hormuz ein sehr enges Seegebiet, in dem mit kürzesten Warnzeiten operiert werden muss. Im Grunde operieren wir dort in einem See, sagte der Mann des Militärs. Von der Aufnahme des Signals bis zum...